WDR 2. Meine Damen und Herren, in den folgenden 90 Minuten können Sie ein Hörspiel hören, das zunächst wie gewöhnlich beginnt, aber dann sehr rasch in eine Situation umschaltet, die Ihnen auf den ersten Blick als Wirklichkeit erscheinen mag. Tatsächlich aber handelt es sich um ein Spiel, das der Autor im Untertitel ein deutsches Märchen nennt. Thema des Spiels ist ein Kapitel deutscher Gegenwartsgeschichte, dessen Ende offen ist und das weiterhin heftige Diskussionen auslösen kann. Wir möchten unser Hörspiel auch zur Diskussion stellen und bitten Sie daher, uns Ihre Meinung zu schreiben. Hören Sie also auf höheren Befehl oder ein deutsches Märchen von Günter Klontz. Regie Friedhelm Ortmann. Ruhe, ich bitte um Ruhe. Angeklagte, Sie geben also zu, dass Sie Ihr Enkelkind entführt haben. Ja, aber ich wollte ihm keinen Schaden zufügen, auch seinen Eltern nicht, im Gegenteil. Sie sind also der Meinung, dass Sie ein gutes Werk getan haben. Herr Vorsitzender, ich wollte doch nur, dass Sie zur Vernunft kommen. Gewiss, das will ich ja nicht bezweifeln, aber Sie haben trotzdem gegen das Gesetz verstoßen. Dann ist das Gesetz unmenschlich, Herr Richter. Liebe Frau, die Gesetze werden vom Gesetzgeber gemacht und müssen beachtet werden. Ich habe nur getan, was ich tun musste. Sie mussten das gar nicht tun. Niemand hat Sie dazu gezwungen. Aber doch, Herr Vorsitzender, ich habe sozusagen... Meine Damen und Herren, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir in Kürze eine wichtige Mitteilung der Bundesregierung erwarten. Durch Ihre Berufung auf höhere Instanzen wird Ihr Handeln noch lange nicht gesetzestreu. Aber Herr Gerichtsrat, mein Sohn und meine Schwiegertochter haben das Kind grob vernachlässigt. Beide sind fremdgegangen. Oh. Ruhe bitte. Sie hätten die Eltern des Kindes fragen müssen. Die waren ja so uneinsichtig. Und da habe ich gedacht, wenn ich ihnen das Kind wegnehme, wird ihnen bewusst, was sie für ein Leben führen. Sie geben also zu, dass Sie die Eltern absichtlich in Angst und Schrecken gejagt. Meine Damen und Herren, wie bereits angekündigt, erwarten wir jetzt eine wichtige Bekanntmachung der Bundesregierung. Wir schalten dazu um in unser Bonner Studio. Hans-Werner Kohnen, bitte melden. Ja, hier ist Bonn. Der Regierungssprecher hat soeben eine Erklärung vor der Presse abgegeben mit dem folgenden Wortlaut. Seit mehreren Tagen befinden sich über Deutschland zwei noch nicht identifizierte Flugkörper. Von ihnen erhielt die Bundesregierung vor 6 Tagen folgende Aufforderung. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird aufgefordert, innerhalb einer Woche mit der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik den Zusammenschluss beider deutscher Staaten zu vereinbaren. Ist es nach Ablauf dieser Frist von 7 Tagen zu keiner Einigung gekommen, so werden die an Bord befindlichen Laserkanonen 24 Stunden später eine vorher genannte Stadt in Deutschland auslöschen. Soweit der in seiner Tragweite noch nicht abschätzbare Erpressungsversuch, der von der Bundesregierung sehr ernst genommen wird. Es konnte bisher noch nicht geklärt werden, von wo die Raketen aufgestiegen sind, die die beiden Flugkörper in die Erdumlaufbahn gebracht haben und welche Macht hinter diesem Unternehmen steht. In ständiger Verbindung mit ihren Verbündeten, besonders mit den Vereinigten Staaten, ist die Bundesregierung seit Tagen bemüht, Licht in das Dunkel zu bringen. Vorsorglich wurden die Bundeswehr in Alarmbereitschaft versetzt und die Behörden angewiesen, die in den Notstandsgesetzen vorgesehenen Maßnahmen vorzubereiten. Die Bundesregierung bittet die Bevölkerung, Ruhe und Ordnung zu bewahren und wie gewohnt der normalen Arbeit nachzugehen. Den Anordnungen der lokalen Behörden ist unbedingt Folge zu leisten. Soweit die Bekanntmachung der Bundesregierung und damit zunächst zurück nach Köln. Meine Damen und Herren, hier ist der Westdeutsche Rundfunk. Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn wir in Anbetracht des gemeldeten Ereignisses unser Hörspiel nicht fortsetzen können. Wir haben unser Programm geändert und werden Sie laufend über die weitere Entwicklung unterrichten und versuchen, Hintergründe dieser, wie es zumindest im Augenblick scheint, sehr mysteriösen, um nicht zu sagen märchenhaften Angelegenheit aufzuklären und mögliche Folgen zu ermitteln. Zunächst einmal gehen wir ab nach Bonn zu unserem Kollegen Werner Kohn. Hallo, Herr Kohn. Ja, hier ist wieder Bonn. In den letzten Tagen gab es ja hier einige Anzeichen, die auf besondere Vorkommnisse hindeuteten. Aber heute jagen sich schon seit Stunden die wildesten Gerüchte. Mit allen möglichen politischen Sensationen hatte man ja gerechnet, aber nicht mit einem Erpressungsversuch von solchem Ausmaß. Und da erhalte ich noch eine neue Meldung. Ja. Meine Damen und Herren, der Deutsche Bundestag tritt in diesem Augenblick zu einer Sondersitzung zusammen. Bis zur Umschaltung in den Plenarsaal bringen wir Musik aus dem Funkhaus in Köln. Meine Damen und Herren, hier ist wieder das Studio Bonn des Westdeutschen Rundfunks. Wir begrüßen die Hörerinnen und Hörer des Norddeutschen Rundfunks, des Senders Freies Berlin, des Hessischen, des Saarländischen, des Süddeutschen Rundfunks, des Südwestfunks, des Bayerischen Rundfunks, von Radio Bremen und des RIAS Berlin, die sich unserer Sendung nun angeschlossen haben. Wir schalten um in den Plenarsaal des Bundeshauses zu unserem Reporter Werner Sonne. Und hier in Bonn hat soeben das Parlament gemäß Grundgesetz Artikel 80a den sogenannten Spannungsfall festgestellt. Nach einer Erklärung der Bundesregierung, die sich inhaltlich mit der von allen Sendern der ARD ausgestrahlten Bekanntmachung deckt, gaben auch die Fraktionsvorsitzenden kurze Erklärungen ab. Danach wurde fast einstimmig der Spannungsfall festgestellt. Jetzt, während einer Sitzungsunterbrechung, stehen die Abgeordneten in Gruppen beisammen und diskutieren das Ereignis. Nur wenige sitzen noch nachdenklich in ihren Bänken und auf allen Gesichtern spiegelt sich der Ernst der Situation. Und natürlich geht es um die Frage, wie soll die Regierung auf diese Erpressung reagieren? Und bei dieser Frage werden sich die Geister scheiden. Eine unterschiedliche Beurteilung durch die Parteien zeichnet sich jetzt schon ab. Soll man mit der Regierung der DDR in Verhandlungen treten und zu welchen Konzessionen ist man notfalls bereit? Ist das Ganze doch nur ein riesiger Bluff oder muss man mit den angedrohten Konsequenzen wirklich rechnen? Wer, und das ist die entscheidende Frage, wer steckt eigentlich dahinter? Fragen über Fragen, die im Augenblick niemand beantworten kann. Wir hier in Bonn müssen abwarten und es ist zu hoffen, dass die Parlamentarier die Nerven behalten. Ich gebe vorerst zurück ins Funkhaus nach Köln zu Lothar Dombrowski. Ja, meine Damen und Herren, und zu mir ins Studio ist jetzt gekommen Dr. Günther Siefert, Leiter unserer Wissenschaftsredaktion. Und wir haben zusätzlich eine Leitung zu Professor Kaminski von der Bochumer Sternwarte geschaltet. Sie wissen ja, die Sternwarte, die sich durch ihre exakte Satellitenbeobachtung einen Namen gemacht hat. Aber bitte, Herr Dr. Siefert. Herr Professor Kaminski, haben Sie die beiden Flugkörper schon feststellen können? Ja, wir haben die beiden Objekte, die sich über Europa befunden haben, geortet und auch ihre Umlaufbahnen entsprechend bestimmen können. Ja, und wann war das, Herr Professor Kaminski? Das war genau vor 6 Tagen in den Vormittagsstunden, einmal um 7.56 Uhr Weltzeit und das andere Mal um 9.33 Uhr Weltzeit. Und Sie haben Ihre Beobachtungen ja dann sofort weitergegeben. Aber wie ist das eigentlich mit den Funkkontakten im Vergleich zu anderen bemannten oder unbemannten Satelliten? Nun, bei anderen Satelliten haben wir ja noch auch laufende Informationssendungen. Diese Satelliten sind dadurch ungewöhnlich, dass sie nur ihre Kennung, ihre Tracking, ihre Bahnverfolgungsdaten ausgestrahlt haben, aber dann natürlich diese wichtige verschlüsselte Botschaft um 21.15 Uhr gesendet haben. Ja, und diese Botschaft konnte entschlüsselt werden? Nein, aber dass der Adressat, an den die Sendung zu geben war, der wurde im Klartext gegeben und dadurch war es klar für uns, dass wir den Empfang dieser Botschaft natürlich sofort unserer Regierung zur Verfügung stellen mussten. Haben Sie denn so etwas Ähnliches überhaupt schon einmal erlebt in Ihrer nun 20-jährigen Tätigkeit? Nein, bis auf gewisse kleinere Parallelen, dass Kosmonauten von Bodenstationen in gefahrvollen Situationen angesprochen worden sind, nicht. Und zusätzlich ist ja zu bemerken, dass am gleichen Tage auf einer anderen Frequenz ebenfalls eine Botschaft, aber mit einem anderen Adressaten abgestrahlt worden ist. Und wer war dieser Adressat? Nun, der Adressat war die Regierung der DDR. Glauben Sie, dass an Bord dieses Satelliten eine Besatzung ist? Das könnte sein. Wir wissen zu wenig darüber, weil, wie ich ja schon sagte, diese Bahnabstrahlung des Satelliten sich nur auf die Tracking-Frequenz, auf die Bahnverfolgungsfrequenzen erstrecken. Und die Botschaften könnten auch von ferngelenkten Systemen über diese Satelliten erfolgt sein. Ja, was sagen Sie denn dazu, dass die Flugkörper von der Regierung als nicht identifizierbar bezeichnet werden? Ja, das hat darin seinen Grund, dass ja alle Objekte, die gestartet werden, ob in Ost oder West, nach internationalen Vereinbarungen gemeldet werden und B, dass die NASA alle diese Objekte ja sofort ortet und in deren Verteiler befinden wir uns auch und dazu sind keinerlei Meldungen hereingekommen. Und die Satelliten selbst? Die Satelliten selbst senden, wie ich schon sagte, nur diese Tracking-Signale auf. Sie sind also praktisch stumm, bis auf diese beiden gesendeten Nachrichten. Heißt das denn nun auf der anderen Seite auch, dass diese Satelliten durch Antisatelliten-Satelliten überhaupt nicht getroffen werden könnten? Selbstverständlich wären sie durch Antisatelliten angreifbar, aber das ist ja ein Gebiet, was sich noch heute etwas im Dunkeln befindet. Alles in allem möchte ich sagen, dass Abwehrmöglichkeiten gegeben sind. Warum sie nicht eingesetzt werden, kann ich von hier aus nicht entscheiden. Herr Professor Kaminski, ich danke Ihnen für diese Informationen. Bitte schön, Herr Siefert. Unsere nächste Verbindung geht jetzt zu Herrn Professor Dr. Habermund von der Universität Bonn. Aber bitte, Herr Dr. Siefert. Ja, guten Tag, Herr Professor Habermund. Ich hoffe, Sie hören mich. Ja, ich höre Sie sehr gut. Guten Tag, Herr Dr. Siefert. Ja, Herr Professor, die Bundesregierung hat Sie ja nach dem Empfang des Ultimatums aus dem Weltraum zu Rate gezogen. Ja. Was ist nun eigentlich Ihre Meinung über diesen Vorgang, der ja in seiner ganzen Reichweite überhaupt nicht abzusehen ist? Ja, meinen Sie jetzt vom wissenschaftlichen Standpunkt? Ja, selbstverständlich, nur vom wissenschaftlichen. Ja, zunächst muss da mal festgehalten werden, dass der Wissenschaft keine Grenzen gesetzt sind, außer den moralischen, die der einzelne Wissenschaftler sich ja selber stellt. Ja, aber da zeigt uns ja doch die Erfahrung, dass die Wissenschaft sich durch keinerlei Skrupel aufhalten lässt. Ja, dazu muss ich sagen, diese Feststellung muss man relativieren. Wir leben in einer sehr ambivalenten Welt, Dr. Sacharow, der Erfinder der russischen Wasserstoffbombe, der hat nicht zu Unrecht den Friedensnobelpreis bekommen. Er hat der Welt zum Gleichgewicht des Schreckens verholfen und damit bisher einen neuen Weltkrieg unmöglich gemacht. Glauben Sie, dass diese Laserkanone mit ihrer verheerenden Wirkung überhaupt existiert? Ja, also technisch ist die Laserkanone überhaupt kein Problem mehr. In allen Staaten wird bereits an diesem Waffensystem gearbeitet. Und wie ist es Ihrer Meinung nach möglich, dass man noch nicht feststellen konnte, von welchem Territorium diese Satelliten gestartet sind? Das ist schwierig zu sagen. Es muss Abwehrmechanismen geben, die das westliche Frühwarnsystem ausgeschaltet bzw. unterlaufen haben. Wir wissen aus USA-Quellen, dass schon vor einiger Zeit die Ortung sowjetischer Satelliten vorübergehend einfach plötzlich nicht möglich war. Muss man daraus folgern, dass diese Objekte sowjetischen Ursprungs sind? Nicht unbedingt. Denkbar ist natürlich alles. Die Regierung und wir alle sind weitgehend auf Spekulationen angewiesen, solange die wirklichen Absichten der Erpresser nicht bekannt sind. Ja, das macht die Sache ebenso schwierig, ne? Ich bedanke mich sehr, Herr Professor. Gerne schön, bitte. Wiederhören. Meine Damen und Herren, ich höre soeben, dass sich ein Sprecher des Bundesinnenministeriums zu einem Interview zur Verfügung gestellt hat. Also zurück nach Bonn. Herr Ministerialrat, der Deutsche Bundestag hat soeben den Spannungsfall festgestellt. Nun ist das Innenministerium zuständig. Was bedeutet das eigentlich, der Spannungsfall? Der Spannungsfall wird durch den Artikel 80a des Grundgesetzes beschrieben. Dort heißt es, ist in diesem Grundgesetz oder in einem Bundesgesetz über die Verteidigung, einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung, bestimmt, dass Rechtsvorschriften nur nach Maßgabe dieses Artikels angewandt werden dürfen, so ist die Anwendung außer im Verteidigungsfalle nur zulässig, wenn der Bundestag den Eintritt des Spannungsfalles festgestellt oder wenn er der Anwendung besonders zugestimmt hat. Die Feststellung des Spannungsfalles und die besondere Zustimmung in den Fällen des Artikels 12a Absatz 5 Satz 1 und Absatz 6 Satz 2 bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen. Was ist konkret damit gemeint? Konkret ist diese Feststellung natürlich sehr bedeutungsvoll. So steht im Artikel 87a des Grundgesetzes, die Streitkräfte haben im Verteidigungsfall und im Spannungsfall die Befugnis, zivile Objekte zu schützen und Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzunehmen. Und die weiteren Maßnahmen? Weiter schafft 87a die Voraussetzung zum Inkrafttreten der Notstandsgesetze. Damit werden die zentralen, regionalen und örtlichen Behörden ermächtigt, durch Rechtsverordnungen Vorschriften auf allen von den Gesetzen näher umrissenen Gebieten zu erlassen. Welche sind das? Da ist zum Beispiel das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses besonders wichtig. Wenn ich mich recht erinnere, handelt es sich darum, dass unsere Geheimdienste... Ja, die Geheimdienste haben das Recht, die Post zu öffnen und einzusehen, den Fernschreibverkehr mitzulesen, den Fernmeldeverkehr abzuhören und auf Tonträgern aufzunehmen. Und wie sieht es nun mit den anderen Notstandsgesetzen aus? Ja, da haben wir das Gesetz über die Schutzbauten und den Schutz der Zivilbevölkerung, das Gesetz über das Zivilschutzkorps und das Katastrophenschutzgesetz. Gemäß § 12 Absatz 1 kann angeordnet werden, dass der Aufenthaltsort nur mit besonderer Erlaubnis verlassen werden darf. Der Absatz 2 gibt die rechtliche Handhabe zur anderweitigen Unterbringung der Bevölkerung. Was in Anbetracht der konkreten Bedrohung ja sehr wichtig sein kann. Natürlich, ja. Und dann haben wir das Wassersicherstellungsgesetz, das... Meine Herren, ich bitte um Verständnis, dass wir hier einmal unterbrechen müssen, aber die Kollegen des Bayerischen Rundfunks sind mit ihrem Ü-Wagen auf dem Marienplatz in München und wir möchten jetzt gerne dahin umschalten. Aber bitte sehr. Ich danke Ihnen, Herr Ministerrat. Bitte schön. Bitte. Ja, meine Damen und Herren, hier ist München. Was sich hier abspielt, das normale Leben natürlich in dieser guten Stube der Stadt, in dieser Fußgängerzone, die ja bekannt ist, wo Musikgruppen spielen, wo man flaniert, promeniert, wo man Schaufenster bummelt, wo man sich sehen lassen will, wo man gesehen werden will. Doch einige der Bürger, die hier zusammenstehen und meistens politisieren, diskutieren, scheinen bereits von dieser Sondermeldung Kenntnis genommen zu haben. Haben Sie schon irgendwas gehört von dieser Sondermeldung, da die über den Rundfunk gekommen ist? Was? Ein Rundfunk? Was? Eine Sondermeldung? Nein. Was denn? Haben Sie was? Nein. Ja, gehört habe ich was. Da ist irgendein Luftobjekt, da ist unterwegs. Der Teufel soll es holen. Ist das für München oder wie? Ich habe es auch gehört, aber das sind doch höchstens Chinesen oder Russen oder Kubaner oder irgend sowas. Das sind die Kommunisten, da gibt es gar nichts dagegen. Was soll denn der Schmarrn? Ich war ja gar nicht da. Ich habe ja nichts gehört. Nein. Glauben Sie, dass so etwas möglich wäre, dass also so eine Stadt bedroht würde von unbekannten Erpressern aus dem Weltraum und mit Laserstrahlen vernichtet werden könnte? Na, also ich glaube das nicht, weil ich gar nicht weiß, was ein Laserstrahl und überhaupt die ist. Die Untertassen glaubt doch keiner, das haben Sie doch schon so lange gesagt. Untertassen fliegen schon, aber woanders. Ja. Wir haben ja einen Minister gegen Umweltschutz, der passt schon auf, dass da nichts passiert, gell? Aber das Sausen auf München, das glaube ich schon, dass die da was vorhaben, das konnte ich mir schon vorstellen. Aber das sind Kommunisten am Werk, he? Die Chinesen, das Strauß und so. He? Oder Preußen. Wenn es wirklich um Wiedervereinigung geht, ist ja schon ganz ein Schmarrn, weil da will ich eigentlich gar nichts davon wissen. Weil was soll es denn? Mit wem, wo, wir? Die sollen lieber was gegen den Bierpreis machen, dass der nicht so hoch wird, gell? Ja, meine Damen und Herren, das sind Meinungen hier in dieser Münchner Weltstadt mit Herz. Und damit gebe ich wieder zurück nach Köln zum Westdeutschen Rundfunk. Ja, und wir gehen gleich weiter nach Hamburg. Hallo Hamburg. Ja, bitte melden. Ja, hier ist Hamburg, hier ist die Reeperbahn. Und das ist zwar nicht eigentlich der geeignete Ort für Fragen dieser Art. Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie die Nachrichten gehört heute? Ich habe noch keine Nachrichten gehört. Und wie ist es mit Ihnen? Haben Sie die Nachrichten gehört heute? Nein. Haben Sie Nachrichten gehört heute Abend? Nein. Haben Sie heute Abend die Nachrichten gehört? Habe ich nicht gehört. Ne. Warum nicht? Überhaupt keine Meldung. Keine Zeit. Was macht die Bundeswehr? Bundeswehrsoldaten Dienst. Bundeswehr hier im Sexshop? Nein, das nicht. Aber wir wollten uns heute Abend ein bisschen vergnügen. Sprich, denn wir wurden rausgeworfen und so weiter. Was ist denn los hier? Was ist los? Na komm, wir ziehen weiter jetzt. Die Menschen, die hier durch die Straßen schlendern und die sich an den Sexshops entlangdrücken, haben ganz andere Dinge im Sinn, als etwa Nachrichten zu hören. Und auch niemand in den Lokalen und Bars, so habe ich erst schon herumgefragt, hat natürlich ein Interesse daran, die Besucher durch beunruhigende Nachrichten etwa vom Vergnügen heute Abend abzuhalten. Doch nochmal ganz schnell eben die Frage an den Rausschmeißer hier. Haben Sie von dem Erpresserversuch überhaupt gehört? Nein, die habe ich noch nicht gehört. Ich bin heute Abend erst aufgestanden um 6:30, weil ich um 7 Uhr anfangen muss, weil ich die Nacht bis morgens um 3 Uhr arbeiten muss. Kommen überhaupt Nachrichten hierher zu Ihnen auf die Reeperbahn? Ja, durch die Bild-Zeitung. Das ist meine einzige Nachrichtung, weil ich kein Radio habe. Die aktuellsten Dinge haben Sie noch nicht gehört. Nein, was ist denn los heute? Es soll ein gigantischer Erpressungsversuch stattgefunden haben. Aber die wollen zum Mond fliegen, oder was? Nee, die wollen eine politische Forderung durchführen. Ach so, ja. Und, was sagen Sie dazu? Ja, was soll ich sagen? Von mir aus können Sie machen, was Sie wollen. Ich mache auch, was ich will. Meine Damen, kann ich Sie mal eben für den Norddeutschen Rundfunk was fragen? Haben Sie denn heute schon die Nachrichten gehört? Ja, habe ich gehört heute Mittag, ja. Nein? Heute Abend die Nachrichten? Nee, heute Abend nicht, nee. Da sind wir ja hier. Und? Nein, ich habe noch nichts gehört. Was ist denn los? Ja, jemand will die Wiedervereinigung der beiden Deutschlands erzwingen, indem er droht. Boah, das ist überhaupt möglich? Das gibt's doch nicht. Das klappt doch sowieso nicht mehr mit der Wiedervereinigung. Das ist doch längst überfällig, Mensch. Das schaffen die Bonner doch nicht mehr. Ja, aber jetzt scheint die Situation doch recht bedrohlich geworden zu sein. Nee, ich glaube, dann gehen wir mal erst nach Hause und hören Nachrichten. Aber das ist mir ganz neu. Da habe ich überhaupt noch nichts von gehört. Kann ich Sie schnell noch mal eben ansprechen? Haben Sie die Nachrichten heute Abend gehört? Ja, ich meine, die spinnen ja, aber möglich ist ja alles heutzutage. Ne? Ich meine, ich kenne mich in der Technik nicht so aus, aber es kann ja sein, dass das so ist. Ne? Vielleicht ein bisschen fantastisch ist das ja, ne? Ist denn das wirklich wahr, was die da so gesagt haben? Ich kann mich natürlich auch nur erst auf die ersten Nachrichten stützen. Nur schnell die Frage an Sie, haben Sie die Nachrichten auch gehört heute? Ich habe das bloß von Mund zu Mund gehört. Und ich kann das gar nicht glauben, dass sowas möglich ist. Ja, komm mal rein hier. Ja, ich glaube, hier entsteht jetzt eine andere Unruhe. Ich glaube, ich gebe zurück zur Sendezentrale. Hallo Köln. Ja, danke Hamburg für den Bericht. Hier ist nun wieder Köln. Hier spricht Klaus Salzwedel mit... In Ordnung, Berlin, Sie können gleich beginnen. Wir befinden uns etwa in Höhe Uhlandstraße, also einer der prominentesten Ecken am Boulevard. Die Berliner und ihre Gäste flanieren hier über die Gehsteige, die ja von großen Bäumen, meist Linden, überragt werden. Viele Leute halten sich vor den beiden Boulevardtheatern, der Komödie und dem Theater am Kurfürstendamm, auf. Ich darf noch einmal betonen, von einer Unruhe ist nichts zu beobachten. Normale Großstadt, Hektik mehr nicht. Der Schein könnte natürlich trügen. Machen wir kurz und gut die Probe aufs Exempel, fragen wir die Berliner. Entschuldigen Sie bitte, wir sind direkt jetzt auf Sendung. Kennen Sie schon das Thema des Tages? Ja, also mir ist aufgefallen, dass so viele Leute Radio hören. Auch mit den kleinen Transistordingern da. Haben Sie denn schon Nachrichten gehört? Nein. Also ich weiß noch nicht. Entschuldigen Sie bitte, was sagen Sie zu der Drohung aus dem Weltraum? Was meinen Sie denn für eine Drohung, um Gottes Willen? Nur halten Sie mal die Luft an. Nun kommen Sie auch mal raus, was ist denn hier wirklich los? Ich kann Ihnen auch nur ganz kurz mitteilen, dass ein Ultimatum gestellt worden ist, 7-tägige Dauer, dass mit unbekannten Flugobjekten gedroht wird und dass nach ergebnislosem Ablauf des Ultimatums eine deutsche Stadt vollständig zerstört werden soll. Die haben doch einen Hammer, die Leute. Die sind doch vollkommen wahnsinnig, ja? Wissen Sie, nee, wenn das stimmt, das wäre ein Ei, ein Faulet. Was sollen wir wieder den Arsch hinhalten, wie so oft, wa? Was halten Sie eigentlich von dem möglichen Überfall aus dem Weltraum? Also ich kann Ihnen sagen, ich habe ehrlich gesagt Angst, große Angst. Gehen Sie doch nach Hause, Mann. Hallo Berlin, wir müssen hier unterbrechen. Wir unterbrechen. Und ich, meine Damen und Herren, sage hier im Studio jetzt guten Abend zu unserem militärpolitischen Mitarbeiter. Guten Abend. Ja, und verbunden sind wir mit dem stellvertretenden... Ja? Hallo? Hallo, Herr General. Hören Sie uns? Ja, sehr gut. Bitte, meine Herren. Herr General, die Bundeswehr wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Was hat diese Maßnahme zu bedeuten? Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Gibt es irgendwelche Anzeichen einer drohenden Kriegsgefahr? Nein. Es gibt also keinen Verteidigungsfall? Das ist etwas anderes. Sie wissen, dass der Bundestag den Verteidigungsfall noch nicht festgestellt hat. Was kann die Bundeswehr im vorliegenden Fall überhaupt tun? Wenn sich die Bedrohung auf diese Laserkanonen an Bord der Satelliten beschränkt, nicht viel. Aber natürlich müssen wir für alle Eventualitäten gewappnet sein. Sie rechnen also auch mit einem Angriff konventioneller Art? Dafür gibt es keine hinreichenden Indizien. Aber wir schließen nichts aus. Gegen den Laserbeschuss sind Sie aber machtlos. Das kann man so nicht sagen. Wir tun, was in unserer Macht steht. Ist die NATO eingeschaltet worden? Selbstverständlich. Mit welchem Erfolg? Ich bitte zu verstehen, dass ich darüber keine konkrete Antwort geben kann. Hat man sich eigentlich nicht bemüht, diese Satelliten herunterzuholen? Ich meine, einfach abzuschießen. Die Amerikaner haben doch diese Anti-Satelliten-Satelliten. Dazu kann ich mich nicht äußern. Wir werden natürlich mit unserem Verbündeten alles unternehmen, um dieser Bedrohung Herr zu werden. Herr General, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Auf Wiedersehen. Bitte sehr. Und aus Bonn bekomme ich soeben die Nachricht, dass eine weitere Erklärung der Bundesregierung erwartet wird. Wir schalten um nach Bonn. Meine Damen und Herren, ich melde mich aus dem Saal der Bundespressekonferenz. Der Saal ist heute überfüllt. Eine große Zahl in- und ausländischer Korrespondenten hat sich hier versammelt und wartet gespannt auf die angekündigte Erklärung der Bundesregierung. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung gibt bekannt. Wie von der Deutschen Demokratischen Republik mitgeteilt wurde, hat auch sie am gleichen Tag und zur gleichen Stunde eine gleichlautende Botschaft erhalten. Die Regierung der DDR steht in Verbindung mit ihren Verbündeten, besonders der Sowjetunion, um eventuellen Gefahren vorzubeugen. Damit scheint erwiesen, dass das Erpressungsmanöver nicht von der Sowjetunion oder eines ihrer Verbündeten ausgeht. Die Bundesregierung nimmt das mit Befriedigung zur Kenntnis und bleibt weiter im ständigen Kontakt mit der Regierung der DDR. Welche Bedeutung misst die Regierung dieser Verlautbarung der DDR-Regierung zu? Eine außerordentliche. Und welche? Sie bedeutet, wie ich schon sagte, dass das Erpressungsmanöver nicht von Seiten der Sowjetunion ausgeht. Warum hat die Regierung 6 Tage bis zur Bekanntmachung der Erpressung gewartet? Die Regierung hat natürlich vom ersten Augenblick an gehandelt, auch wenn es nach außen hin nicht sichtbar wurde. Und das aus verständlichen Gründen. Hält die Regierung politische Lösungen für undenkbar? Sie hält sie weder für opportun noch für aktuell. Darin sind wir uns mit der Regierung der DDR einig. Aber die gesetzte Frist läuft in 24 Stunden ab. Wir müssen jetzt die Nerven behalten und dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Ich danke Ihnen. Nerven bewahren, das, meine Damen und Herren, scheint im Augenblick hier in Bonn das Gebot der Stunde zu sein. Damit ist die Pressekonferenz der Bundesregierung beendet und die Journalisten eilen nun hinaus, um diese letzten Nachrichten an ihre Redaktionen weiterzugeben. Ein Verdacht ist zwar ausgeräumt, aber größere Klarheit ist nicht geschaffen worden. Ich gebe zurück ans Funkhaus nach Köln. Neben mir, meine Damen und Herren, sitzt jetzt Reinhard Münchenhagen und wir beide wollen versuchen, die Fülle der einlaufenden Informationen an Sie weiterzugeben. Ja, zunächst eine Bitte an Sie alle, meine Damen und Herren. Wir erhalten im Augenblick so viele Anrufe, dass unsere Telefonzentrale völlig überlastet ist. Also haben Sie bitte Verständnis, dass wir Ihre besorgten Fragen auf diese Weise nicht beantworten können. Aber wir sind bemüht, alle auftretenden Probleme hier zu behandeln. Ja, eine der Hauptfragen, die uns immer wieder gestellt wurden, lautet ja, welches Land, wenn nicht die beiden Weltmächte, ist überhaupt in der Lage, die finanziellen und technischen Voraussetzungen für ein solches Unternehmen zu schaffen? Unser Archiv hat uns einige Meldungen von Nachrichtenagenturen und Zeitungskorrespondenten vorgelegt, die uns sehr aufschlussreich erscheinen. So heißt es hier, dass eine deutsche Firma in Zaire ein Startgelände mit einer Fläche von 100.000 Quadratkilometer gepachtet hat, von wo sie ihre sogenannten Billigraketen abschießen will. In einem anderen Bericht wird von einem Überangebot von Satelliten auf dem Weltmarkt gesprochen. Allein in den USA gibt es zahlreiche Firmen, die Satelliten bauen und natürlich auch verkaufen wollen. Und hier eine große Überschrift in der Welt am Sonntag vom 6. Juni 76. Maos Mann in Bonn, mit den Deutschen jetzt in den Weltraum. Gefragt wird immer wieder, wieso die Erpresser in den Besitz von Laserkanonen kommen konnten. Ich zitiere eine Meldung der Welt vom 6. September 76. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendeine Gruppe von Terroristen sich eine Atombombe verschafft. Es gibt nichts, was wir unternehmen können, um das zu verhindern. Das sagen nicht nur das State Department, sondern auch CIA und Beamte des Nationalen Sicherheitsrates. Ende des Zitats. Wenn der Griff in das Arsenal der Vernichtung für möglich gehalten wird, so folgert daraus zwangsläufig, dass auch die Beschaffung von Laserkanonen nicht unmöglich sein dürfte. Wir haben aus Berlin in der Leitung. Ja, meine Damen und Herren, gerade meldet sich unser Korrespondent aus Ost-Berlin. Guten Abend. Wie sieht es bei Ihnen aus? Die Bevölkerung ist, genau wie die Bevölkerung der Bundesrepublik, erst heute Abend über den Erpressungsversuch unterrichtet worden. Deshalb lässt sich noch nichts darüber sagen, wie der Mann auf der Straße reagieren wird. Wiedervereinigung war einmal ein magisches Wort. War mal? Ja, es hat in der letzten Zeit seine Anziehungskraft verloren, nicht nur, weil man nicht mehr daran glauben kann, sondern weil sich hier doch ein eigenes sozialistisches Bewusstsein entwickelt hat. Das muss man illusionslos und mit aller Nüchternheit festhalten. Was hört man aus Regierungskreisen? Wenig, aber man gibt offen zu, dass dieser Erpressungsversuch überhaupt nicht in das eigene Konzept hineinpasst. Sicher ist, dass für die Regierung der DDR und für die Partei eine Aufgabe der sozialistischen Gesellschaftsordnung nicht in Frage kommt. Und wie beurteilen Sie die weitere Entwicklung? Schwer zu sagen. Spekulationen und Gerüchte schießen üppig ins Kraut. Es scheint aber sicher zu sein, dass es auch der Sowjetunion nicht gelungen ist, die Hintergründe aufzuhellen und die bei uns stationierten Satelliten herunterzuholen. Immer vorausgesetzt, dass das Ganze nicht doch ein Täuschungsmanöver ist, von wem auch immer. Ist die Volksarmee in Alarmbereitschaft versetzt worden, wie bei uns die Bundeswehr? Darüber ist noch nichts bekannt, aber das ist anzunehmen. Ich melde mich, sobald ich neue Informationen habe. Danke nach Ost-Berlin. Meine Damen und Herren, wir schalten jetzt direkt in den unterirdischen Befehlsbunker der Bundesregierung. Hallo, Werner Sonne. Ich melde mich hier aus dem atomwaffensicheren Befehlsbunker der Bundesregierung. Und wenn Sie annehmen sollten, hier herrsche ein nervöses, geschäftiges Treiben, so muss ich Sie enttäuschen. Eine eher ruhige, zuversichtliche Atmosphäre ist hier tief in der Erde, in diesen weiträumigen Anlagen spürbar. Hier ist das operative Zentrum der Regierung, die geheime Kommando- und Nachrichtenzentrale. Mir gegenüber der Befehlshaber der Zentrale. Herr General, Sie haben sich gerade von der Einsatzbereitschaft der Ihnen Unterstellten und auch der technischen Einrichtung überzeugt. Ja, und wie Sie richtig bemerkten, hier herrscht eine Atmosphäre sachlicher Nüchternheit und ruhiger Entschlossenheit, möchte ich hinzufügen. Das komplizierte und leicht verletzliche Räderwerk einer modernen Regierungsmaschinerie mit ihren vielfältigen Aufgaben wird hier aufrechterhalten, wenn der Ernstfall es fordert. Diese Führungszentrale wurde in volle Bereitschaft gesetzt, um allen Eventualitäten begegnen zu können. Die zentralen staatlichen Organe und das Notparlament haben hier ihren Sitz, wenn der Verteidigungsfall eintritt und ein Angriff mit Atomwaffen befürchtet werden muss. Aber General, wie ist es denn nun bei einem Beschuss mit Laserstrahlen? Mit Laserstrahlen, mit Laserkanonen haben wir noch keine Erfahrung. Der Vorteil gegenüber den atomaren Waffen ist wahrscheinlich, dass sie gezielter eingesetzt werden können und vor allem keine radioaktive Verseuchung verursachen. Nach allem, was wir wissen, wird die Laserkanone ganze Städte einfach wegbrennen können. Bei Vorankündigung ist dieses Waffensystem verhältnismäßig human, aber trotzdem wirkungsvoll. Um es noch einmal ganz klar zu sagen, hier sind Sie und unsere Regierung und natürlich auch das Notparlament aber auf jeden Fall gegen die vermutete Wirkung der Laserkanonen geschützt. So ist es, absolut. Und wie sieht es mit der Bevölkerung aus? Die Bevölkerung muss gefährdete Städte selbstverständlich räumen. Sehen Sie, eine brennende Stadt verursacht einen Feuerorkan. Die Flammen fressen gewaltige Mengen Sauerstoff. Wir kennen diese Wirkung aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir müssen annehmen, dass die Laserkanonen eine Großstadt in Sekundenschnelle in Brand setzen können. Unterirdische Tiefbunker mit eigener Sauerstoffversorgung, wie wir sie hier haben, können wahrscheinlich Schutz bieten. Aber die kann man nicht für Millionen von Menschen bauen. Denen würde eine generalstabsmäßig durchgeführte Evakuierung nützen und das Weiterleben ermöglichen. Düstere Aussichten also für unsere Hörer draußen, Herr General. Ich danke Ihnen und damit erst einmal zurück ins Funkhaus. Ja, das war Werner Sonne aus dem Befehlsbunker der Bundesregierung. Hier kommt gerade eine Meldung von dpa. Danach sollen die Vereinigten Staaten gestern vergeblich versucht haben, die Flugkörper mit Antisatellitensatelliten zu vernichten. In einer anderen Meldung wird von Truppenbewegungen in der DDR gesprochen. So, die Leitung ist geschaltet. Meine Damen und Herren, unserem wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. Siefert ist es gelungen, den bekannten Futurologen Kohn Ameling und Dr. Kalbfleisch vom Institut für Friedensforschung ans Telefon zu bekommen. Bitte, Herr Dr. Siefert. Ja, Herr Kohn Ameling, ich erinnere an Ihr Buch »Wohin steuert die Menschheit?« Dort gibt es den folgenden Satz. Mit Logik und Computertechnik lassen sich weitgehende Voraussagen über die technische und gesellschaftliche Entwicklung machen. Was sagen Sie denn nun nach diesen Ereignissen? Ich bin gar nicht überrascht von der offenbar gewordenen Satelliten- und Lasertechnik. Ich habe sie vorhergesehen. Allerdings für einen etwas späteren Zeitpunkt. Wir müssen zugeben, dass die Entwicklung noch rasanter vorangeht, als vorauszusehen war. Herr Dr. Kalbfleisch, worin sehen Sie denn nun die Ursachen dieser ganzen Entwicklung? In der Entspannungspolitik. Ja, das verstehe ich nun ganz und gar nicht. Ja, sehen Sie, noch nie wurde so aufgerüstet wie jetzt. Nun sollte eigentlich politische Entspannung nach unseren bisherigen Vorstellungen den Abbau der Rüstungen einschließen. Deshalb gibt es ja Verhandlungen über Abrüstung und Rüstungsbegrenzungen. Aber jedes Land hat verständlicherweise das Bestreben, von einer Position der Stärke aus zu verhandeln. Und darum muss es also logischerweise verstärkt aufrüsten. Ja, finden Sie denn, Herr Dr. Kalbfleisch, nicht selbst eine solche These schizophren, eine solche Situation? In der Tat, das ist schizophren. Ja, in meinem Buch mache ich deutlich, dass nicht Einsicht in Notwendigkeiten, also Vernunft, die a priorische Wesenserkenntnis und objektives Wertbewusstsein voraussetzt, einzelnen Menschen wie auch ganze Staaten zu bestimmten Handlungen veranlasst und befähigt, sondern emotionale Kräfte. Und die sind sehr schwer kalkulierbar, wie wir wissen. Herr Kohn-Ameling, wollen Sie denn damit sagen, dass der Erpressungsversuch, dem wir gegenwärtig ausgesetzt sind, von Mächten, von staatlichen, kommerziellen oder politischen Mächten kommt, denen die Wiedervereinigung, na, ich möchte jetzt einmal ganz trivial sagen, gewissermaßen eine Herzensangelegenheit ist? Genau das. Meiner Meinung nach deutet alles darauf hin, dass deutsche nationalistische Kreise die Urheber sind. Ja, aber deutsche nationalistische Kreise hätten doch gar kein Interesse daran, dass die Wiedervereinigung durch einen Kompromiss erreicht wird. Sie würden doch auf die Einverleibung der DDR hinziehen. Da möchte ich widersprechen. Die Wiedervereinigung ist nur mit Hilfe und Duldung der USA und der UdSSR möglich. Alles andere ist unrealistisch. Eher würden die Großmächte eine Zerstörung Deutschlands in Kauf nehmen, als eine Position zugunsten des weltpolitischen Gegners aufzugeben. Aber wenn schon Deutsche hinter dieser Erpressung stehen, dann sind es doch wohl eher gemäßigte Linke, Anhänger eines demokratischen Sozialismus. Also, das verstehe ich nun ganz und gar nicht. Bitte, Herr Dr. Kalbfleisch, würden Sie das bitte erläutern? Gern. Worin könnte denn ein Kompromiss bestehen? In der Aufgabe der Freiheit? Nein. In der Preisgabe des kapitalistischen Systems? Ja? Ein freiheitlicher Sozialismus in einem wiedervereinigten Deutschland könnte für viele Modellcharakter haben. Diese These hat etwas Bestechendes. Herr Dr. Kalbfleisch, ich habe noch eine Frage an Sie. Glauben Sie denn, dass die Forderungen, die nun erhoben wurden, tatsächlich in dem kurzen Zeitraum von 48 Stunden überhaupt noch erfüllt werden können? Ja, Verhandlungen von solcher Tragweite brauchen normalerweise Jahre. Zugegeben, aber wenn ein äußerer oder innerer Zwang zu zeitlicher Eile besteht, gibt es auch sehr schnelle Übereinkünfte. Denken Sie zum Beispiel an den Hitler-Stalin-Pakt 1939. Wenn jetzt beide deutsche Regierungen unter Erfolgszwang gesetzt sind, können Sie es schaffen. Meine Herren, ein Schlusswort. Zunächst Herr Kohn-Ameling. Ja, wie ich dargelegt habe, halte ich die Überwindung der starren ideologischen Fronten für das Überleben unserer Zivilisation als unumgänglich notwendig. Wir haben festgestellt, dass Frieden auch eine Bewusstseinsänderung der Menschen voraussetzt. Deshalb halte ich eine neue Gesellschaft mit einer humanen Zielsetzung und machtpolitisch gesehen eine Neutralisierung eines wiedervereinigten Deutschland für erstrebenswerte Ziele. Ja, meine Herren, vielleicht geben Ihre Ausführungen dem einen oder anderen wieder ein wenig Mut und Zuversicht. Wenn wir die Bedrohung so sehen, dann könnte sie natürlich auch der Anstoß sein, unsere Situation neu zu durchdenken. Ich danke Ihnen, meine Herren. Und jetzt zu letzten Meldungen. Die Sitzung des Bundestages ist trotz der späten Stunde noch nicht beendet. Zurzeit wird über einen Antrag der Opposition beraten, in eventuell notwendigen Verhandlungen mit der DDR auf keinen Fall auf die freiheitliche demokratische Grundordnung und die freie Marktwirtschaft zu verzichten. Es scheint kein Zweifel daran zu sein, dass dieser Antrag auch die Unterstützung der SPD und der FDP finden wird. Meine Damen und Herren, im Laufe der Nacht erwarten wir erste Berichte unserer Korrespondenten aus Washington, Moskau und Peking. Wir wissen allerdings nicht, wann diese Berichte eintreffen werden und müssen es Ihnen überlassen, ob Sie an Ihren Rundfunkapparaten ausharren oder sich zur Ruhe begeben wollen. Es ist 0 Uhr und 10 Minuten. Wir senden nun Musik bis zum Morgen. Es ist 6 Uhr. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk, angeschlossen alle Sender der ARD und RIAS Berlin. Nach der am gestrigen Abend erfolgten Bekanntmachung der Bundesregierung über den Erpressungsversuch herrscht noch immer Unklarheit über die Hintergründe dieser Aktion. Heute Abend um 21.15 Uhr läuft das von den Erpressern gestellte Ultimatum ab. Das Leben in der Bundesrepublik verläuft noch weitgehend normal. Eine verständliche Unruhe unter der Bevölkerung macht sich allerdings bemerkbar. In einigen Betrieben im Ruhrgebiet haben zu Beginn der Morgenschicht Warnstreiks stattgefunden. Aus Frankfurt wird von einer kurz vor Mitternacht friedlich verlaufenden Demonstration von Kriegsgegnern berichtet. Erhebliche Unruhe erwartet man an den Aktien- und Devisenmärkten. Ein Sturz deutscher Aktien und ein Verfall des D-Mark-Kurses wird befürchtet. Über die Reaktionen des Auslandes hier ein erster Bericht unseres Korrespondenten aus Peking, der uns vor einer Stunde erreichte. In Peking verfolgt man mit großer Aufmerksamkeit, aber auch mit ebenso großer äußerer Zurückhaltung die Ereignisse in Deutschland. Die Wiedervereinigung Deutschlands gehört zu den erklärten außenpolitischen Zielen der Volksrepublik. Das hat natürlich keine moralischen Gründe. Spekulationen über eine Beteiligung Chinas an dem Erpressungsversuch werden offiziell zurückgewiesen. Aber man kann doch nicht die Genugtuung ganz verhehlen, dass man China solche technischen Möglichkeiten und ein solches Waffensystem zutraut. Hier gibt es natürlich auch viele Gerüchte und Vermutungen. Aber was wirklich ist, kann zur Stunde hier in Peking niemand sagen. Soweit der Bericht aus Peking. Wir setzen nun unsere aktuelle Berichterstattung fort. Ich übergebe an meine Kollegen Lothar Dombrowski und Reinhard Münchenhagen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie haben die ersten Nachrichten gehört und den Bericht aus Peking. Ich bin jetzt direkt mit Washington verbunden. Dieser Erpressungsversuch kam für die Öffentlichkeit hier in Amerika wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wie stellt sich für die amerikanische Regierung die Lage dar? Insbesondere unter dem Aspekt, dass das Ultimatum heute um 21.15 Uhr abläuft. Der Präsident hat sich über die zu treffenden Maßnahmen noch nicht geäußert. Dazu ist die Lage zu kompliziert und jeder Schritt zu folgen schwer. Wissen Sie etwas darüber, ob die USA versucht haben, diese beiden Satelliten auszuschalten? Auch das ist hier im Gespräch. Aber amtlicherseits ist darüber nichts zu erfahren. Gibt es Verbindung mit Moskau? Ja, offensichtlich. Aber trotz aller Versicherungen aus Moskau bleibt ein Rest von Misstrauen. Wie beurteilt man die von den Erpressern angewandten neuartigen Techniken? Man ist wie vor den Kopf geschlagen. Hier fühlt man sich plötzlich nackt und schutzlos. Und man hat auch Angst. Diese Anonymität erhöht bei der Regierung und der Bevölkerung die Besorgnis, ein Gegner, den man nicht greifen kann, hat etwas Unheimliches. Wird die Drohung mit den Laserkanonen wirklich ernst genommen? Ja, durchaus. Und man fragt sich besorgt, welche Stadt wird nach Ablauf des Ultimatums das erste Opfer sein, wenn es zu keiner Verständigung zwischen den beiden deutschen Staaten kommt. Das ist eine Frage, die auch uns unter dem wachsenden Zeitdruck immer stärker beschäftigt. Dankeschön. Bitte. Und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Hier ist Hauptmann in Moskau. Verbunden sind wir nun mit unserem Korrespondenten in Moskau. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Hauptmann, wie sieht's bei Ihnen aus? Die sowjetische Bevölkerung ist in einer kurzen Meldung über den Sachverhalt unterrichtet worden. Alle Vorkommnisse, die mit Deutschland in Verbindung stehen, finden ohnehin in Moskau besondere Aufmerksamkeit. Erstaunen hat die Tatsache hervorgerufen, dass die Flugkörper noch nicht identifiziert und ausgeschaltet werden konnten. Wen vermutet man denn in Moskau als Urheber der Erpressung? Die Meinungen sind geteilt. Den Deutschen traut man aus schlimmer Erfahrung alles zu. Aber es wird auch die Vermutung laut, dass die Chinesen dahinter stecken. Gibt es schon offizielle Äußerungen? Nein, nur halbamtliche. Die sowjetische Führung ist zweifellos besorgt über die ganze Entwicklung. Es besteht kaum Zweifel, dass sie zu einem atomaren Gegenschlag, vielleicht sogar einem Präventivschlag ausholen würde, falls sich herausstellte, dass die Chinesen diese überlegene Waffentechnik besitzen. Das ist alles, was sich zur Stunde in Moskau sagen lässt. Herr Hauptmann, Sie melden sich bitte wieder, sobald es etwas Neues gibt. Selbstverständlich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören und vielen Dank. Und nun zurück zu den Nachrichten. Soweit erste Nachrichten und Berichte aus Peking, Washington und Moskau. Meine Damen und Herren, das in Ihren Rundfunkzeitschriften ausgedruckte Programm für den heutigen Tag haben alle Sender der ARD einschließlich RIAS Berlin angesichts der Ereignisse abgeändert. Wir werden fortlaufend über die weitere Entwicklung berichten und senden bis zum Eingang neuer Nachrichten Musik. Es ist 12 Uhr. Hier sind alle Sender der ARD, einschließlich des RIAS Berlin. Meine Damen und Herren, in ungefähr 9 Stunden um 21.15 Uhr läuft das der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik gestellte Ultimatum ab, ohne dass bis jetzt von beiden Regierungen Schritte zur Erfüllung der von den Erpressern gestellten Forderungen bekannt geworden sind. Wir schalten jetzt um nach Paris. Dem dortigen Korrespondenten des Südwestfunks Joachim Kruse ist es gelungen, vom ehemaligen französischen Außenminister Joubert zu einem Interview empfangen zu werden. Hallo, Joachim Kruse, bitte melden. Hier spricht Joachim Kruse. Meine Damen und Herren, ich befinde mich auf dem Landsitz des ehemaligen französischen Außenministers Joubert in der Nähe von Paris. Monsieur Joubert, Sie haben sich freundlicherweise zu einem Gespräch bereit erklärt. Ja, die derzeitige Situation in Deutschland gibt mir dazu Veranlassung. In Ihrem Buch Joberts Erinnerungen wird der Bundesrepublik folgende Alternative zugeschrieben. Entweder Wiedervereinigung und dann aus dem europäischen Rahmen entkommen oder die beherrschende Rolle in einem wirtschaftlich und militärisch um sie herum organisierten Europa spielen. Ist das nach den jüngsten Ereignissen noch Ihre Meinung? Ja, ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass es nach meiner Meinung für Deutschland eine neutrale Rolle zu übernehmen gibt. Wenn sich in der Aufteilung der Machtbereiche durch die Großmächte nichts ändert. Wenn es jetzt aber zu einer Wiedervereinigung kommen sollte, Halten Sie sie nur für möglich, wenn Deutschland neutralisiert wird? Ja, das ist für jeden realistisch denkenden Politiker die Voraussetzung. Die geballte Kraft von 80 Millionen Deutschen auf eine der beiden Seiten geworfen, würde eine erhebliche Verschiebung des Gleichgewichts der Kräfte bedeuten. Monsieur, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Soweit das Gespräch zwischen unserem Pariser Korrespondenten und dem ehemaligen französischen Außenminister Joubert. Meine Damen und Herren, wie schon mehrfach angekündigt, haben alle Sender der ARD einschließlich des RIAS Berlin ihr Programm geändert. Wir wollen versuchen, Sie im Falle neuer Ereignisse direkt und unmittelbar am Geschehen teilnehmen zu lassen. Einstweilen unterhalten wir Sie weiter mit Musik. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk, angeschlossen alle Sender der ARD und RIAS Berlin. Meine Damen und Herren, es ist jetzt genau 20.30 Uhr, 45 Minuten noch bis zum Ablauf des Ultimatums an die Regierungen in Bonn und Ost-Berlin. Von beiden Regierungen liegen bisher keinerlei Nachrichten über die Aufnahme von Verhandlungen vor. Die Frage ist also, was geschieht in 45 Minuten? Welche Stadt wird von den Erpressern dazu bestimmt, nach Ablauf von 24 Stunden zerstört zu werden, um die Wiedervereinigung Deutschlands zu erzwingen? Wir begrüßen jetzt hier im Studio den Politologen Professor Dr. Erasmus Ritter. Herr Professor, aus Ihrer Sicht, wer könnte hinter diesem Anschlag stecken? Die Analyse der weltpolitischen Konstellation ergibt mehrere Hypothesen. Erste Hypothese: An einer Wiedervereinigung Deutschlands ist allein die Volksrepublik China interessiert. Das hat sie auch mehrmals öffentlich bekundet. Um sowjetische Kräfte in Europa zu binden, wäre ihr ein der UdSSR feindlich gesinntes kapitalistisches Deutschland am liebsten. Aber auch ein freiheitlicher, sozialistischer deutscher Staat würde für die UdSSR und den übrigen Ostblock gefährlich sein, weil er ideologisch eine starke Sogwirkung ausüben würde. Die zweite Hypothese? Zweite Hypothese: Die UdSSR will den Rücken frei haben, um gegen die Chinesen vorgehen zu können. Die Bundesrepublik gehört zur NATO und ist für die UdSSR, subjektiv gesehen, immer eine Bedrohung. Erst ein neutrales Deutschland und der Rückzug der Amerikaner würde ihr die nötige Sicherheit im Westen und damit Handlungsfreiheit im Osten verschaffen. Entschuldigen Sie, Sie schließen nicht aus, dass die Theoretisch kann man gar nichts ausschließen. Es ist jedenfalls nicht undenkbar, dass die Sowjets, ohne als Urheber hervorzutreten, dies alles aus Eigeninteresse in Gang gesetzt haben. Um die Wiedervereinigung Deutschlands zu erreichen? Ja. Die Konföderationsvorschläge der DDR in der Zeit von 1957 bis 1967 waren ganz sicher mit der UdSSR abgestimmt. Und Stalins Vorschläge 1954 zeigen zumindest das große Interesse der Sowjets an einem neutralen, in seinen Grenzen gesicherten deutschen Staat. Und der Westen? Kein westlicher Staat hat Interesse an einem wiedervereinigten Deutschland. Und die Deutschen? Denkbar wären kommerzielle Mächte in Verbindung mit politischen Interessengruppen. Das wäre dann eine dritte Hypothese. Wir müssen sofort umschalten nach Bonn, bitte. Entschuldigung, wir müssen nach Bonn umschalten jetzt. Ja. Ja, hier ist das Studio Bonn, meine Damen und Herren. Ich halte in meiner Hand das Papier, das Manuskript des Regierungssprechers. Er hat soeben eine wichtige Erklärung abgegeben. Ich muss ihn wörtlich vorlesen. Bundesregierung gibt bekannt, vor wenigen Minuten um 21.15 Uhr erhielten die Bundesregierung, die Regierung der DDR von den beiden über Deutschland stationierten Flugkörpern die Ankündigung, dass nach Ablauf einer ab sofort gesetzten Frist von 24 Stunden ehemalige Reichshauptstadt Berlin, das heißt Ost-Berlin und West-Berlin, unter Laserbeschuss genommen wird, wenn bis dahin keine Einigung zwischen den beiden deutschen Staaten erzielt worden sein sollte. Daraufhin haben die beiden deutschen Regierungen beschlossen, noch heute Nacht Gespräche aufzunehmen mit dem Ziel, die Forderung nach Wiedervereinigung zu erfüllen. Beide Delegationen sind in Sonderzügen unterwegs, um sich an der Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zu treffen. Obwohl die oberste Gewalt in Berlin den alliierten Schutzmächten obliegt, wird die Bundesregierung in Verbindung mit dem Berliner Senat alles in ihrer Macht Stehende tun, um die schlimmsten Folgen von der Westberliner Bevölkerung abzuwenden. Die Bundesregierung ist sich der historischen Verantwortung und des Ernstes der Stunde bewusst und appelliert an die gesamte Bevölkerung, Ruhe zu bewahren und den Anordnungen der Behörden unbedingt Folge zu leisten. Weitere Meldungen liegen hier zurzeit nicht vor. Ich gebe zurück nach Köln. Wir sind wieder drauf. In 24 Stunden soll Berlin brennen, Herr Professor. Ja, aber es bleibt immer noch die Frage offen, ob diese Drohung nicht doch ein gigantischer Bluff ist. Halten Sie das immer noch für möglich? Ja, natürlich. Erpresser wollen oder können manchmal ihre Drohung nicht wahrmachen. Halten Sie Ihre Hypothesen immer noch aufrecht? Ja, aber Entscheidungen müssen die Politiker... Wir müssen das Gespräch sofort unterbrechen, bitte. Mehr? Hier spricht Renata Galani. Ich melde mich aus dem Sonderzug der Bundesregierung, der sich auf der Fahrt in östliche Richtung befindet. Die Ereignisse haben sich dramatisch zugespitzt. Die Nachricht von der Bedrohung Berlins hat uns alle hart getroffen. Um mich herum die bedrückten Gesichter der Regierungsmitglieder, der Beamten und der Vertreter der Parteien. Keine witzigen Bemerkungen, keine Bonbons. Während unser Sonderzug sich seinem Zielort an der deutsch-deutschen Grenze bei Helmstedt nähert, hat auch der Sonderzug der Deutschen Demokratischen Republik Berlin verlassen. Nach Beginn der Verhandlungen werde ich mich wieder melden. Ich gebe zurück nach Köln. Meine Damen und Herren, Sie haben es vor wenigen Minuten gehört. Berlin soll als erste Stadt mit Laserstrahlen beschossen werden. Soeben wird gemeldet, die Notstandsgesetze sind in Kraft getreten. Wir haben Verbindung mit unseren Reportern, die uns die Lage dort schildern werden. Hallo Berlin, melden Sie sich bitte. Ich melde mich aus dem Schöneberger Rathaus. Die Ankündigung, dass West-Berlin in 24 Stunden von Laserkanonen beschossen werden soll, hat uns alle wie ein Keulenschlag getroffen und für einen Moment, man kann sagen, gleichsam gelähmt. Aber jetzt sind Straßen und Plätze zu einem Hexenkessel irrer hin- und herjagender Menschen geworden. Kopflos sind nicht nur die Bürger, kopflos scheint auch der Senat zu sein. Mit Mühe ist es mir gelungen, einen Sprecher des Senats ans Mikrofon zu bekommen. Wie gedenkt der Senat, mit den Problemen fertig zu werden? Ja, zugegebenermaßen, wir stehen vor großen Schwierigkeiten. Aber durch das unkontrollierte Verhalten weiter Teile der Bevölkerung sind die Probleme kaum lösbarer geworden. Die Bevölkerung hat panische Angst ergriffen. Ist daran nicht auch der Senat schuld? Ja, auch wir hatten selbstverständlich schon vorsorgliche Überlegungen angestellt, obwohl es uns mehr als unwahrscheinlich erschien, dass ausgerechnet Berlin ausgelöscht werden soll. Trotzdem wäre eine Räumung West-Berlins auf den Straßen mit der Eisenbahn und durch die Luft innerhalb von 24 Stunden durchaus möglich. Aha. Jede erwachsene Person sollte 10 Kilogramm Notgepäck mitnehmen dürfen. Haben Sie Verbindung zu den Behörden in Ost-Berlin? Ja, selbstverständlich. Die da drüben haben natürlich auch ihre Probleme. Man muss ihnen zubilligen, dass sie die Sektorenübergänge weitgehend geschlossen halten. Ja, und wie soll es nun weitergehen? Ja, entschuldigen Sie mich bitte, ich habe keine Zeit. Meine Damen und Herren, ich gebe weiter an meinen Kollegen am Kontrollpunkt 3 Linden. Ich melde mich von der Grenzkontrollstelle 3 Linden. Schon vor Stunden haben wir Zoll und Polizei die Abfertigung der Fahrzeuge, die pausenlos über die 10,3 Kilometer lange Strecke vom Funkturm bis hier heraus zum Grenzübergang in die DDR, die Kontrollen eingestellt. Hier werden keine Fahrzeuge mehr abgefertigt, hier können keine Fahrzeuge mehr abgefertigt werden. Denn was hier an PKWs gekommen ist in den letzten Stunden, es mögen 2 bis 3.000 sein, das steht hier ineinander verkeilt, das hat sich gerammt, das steht quer über der Fahrbahn und drüben, so 50 Meter von hier entfernt, auch von dort kommt natürlich kein Verkehr mehr von der DDR, von der Interzonenautobahn aus Richtung Nürnberg oder Hannover. Dort drüben sehe ich 50 Meter entfernt die Grenze der DDR und an der Grenze steht ein doppelreihiger Gürtel, so muss man glaube ich schon sagen, von DDR-Grenzbeamten. Das sind die Einheiten der Nationalen Volksarmee, die 2. Grenzbrigade. Unser Übertragungswagen ist hier eingeklemmt an der Seite, wo die ADAC-Informationen sind und wo sonst hier nur Reisen ankommen, um Auskunft zu haben. Hier gibt es keine Auskünfte mehr. Hier werden keine Auskünfte mehr erteilt. Die Leute haben ihre PKWs und ihre LKWs verlassen. Die LKWs übrigens vollgepackt mit den Habseligkeiten, die man noch in letzter Minute draufgeschmissen hat. Da hängt ein Vertigo, da hängt eine halbe Kommode oder. Sie haben versucht, diese Dinge noch auf den Wagen zu schmeißen und dann hierher zu fahren. Aber jetzt haben sie die Fahrzeuge alle verlassen. Man gestikuliert wild, man versucht hier durchzubrechen. Und auf der anderen Seite, 50 Meter von hier entfernt, hat sich die Anwesenheit der Grenztruppen der DDR noch verstärkt. Ich sehe jetzt da ungefähr 2, 3, 4 Mann, die hintereinander stehen mit dem Maschinengewehr. Aber die, ich weiß es nicht, werden sie von der Schusswaffe Gebrauch machen, werden sie es nicht tun. Sie können angesichts der Menschenmauer, die sich jetzt hier rüberfällt von 3 Linden in Richtung DDR-Hoheitsgebiet, sie können nichts mehr ausrichten. Und die Autos... Und Die Situation ist etwa ähnlich wie in Dreilinden. Zehntausende von Berlinern haben den Flughafen gestürmt und versuchen sich freie Plätze in den bereitstehenden Maschinen zu erkämpfen, muss man sagen. Denn das ganze Flugfeld ist voller Menschen. Zehntausende, schätze ich, irren hier hilflos und irre vor Angst in diesem Durcheinander umher. Andere wiederum, so scheint es, haben bereits resigniert. Sie sitzen hier in der Flughafenhalle auf ihren Koffern und warten und warten und warten. Ja, worauf warten Sie eigentlich? Darf ich einmal fragen, was gedenken Sie denn hier zu tun jetzt? Na, was soll ich wohl hier tun, was soll ich tun? Sagen Sie mir doch, was ich tun soll. Ja, hatten Sie denn gehofft, hier noch rauszukommen auf diesem Wege vom Flughafen? Mann, was glauben Sie, warum ich hier sitze? Meinen Sie, ich will Picknick im Grün machen? Was ich schon immer gesagt habe, der Senat ist unfähig. Diesen Satelliten sollte man nicht schießen. Das ist die hohen Herren, die werden sich schon mit dem Hubschrauber retten. Das kennt ihr schon. Immer dasselbe. Das scheißen wir hier doch noch alle. Nichts ist organisiert. Das Problem hätten Sie natürlich auf diese Weise elegant gelöst. Ja, das ist die Leute, die drüben mit einer Hauptstadt müssen aber hochtun. Ja, klar, aber die wissen wenigstens wohin. Die sind nicht eingesperrt wie wir hier. Ich hab schon immer gesagt, die Kommunisten kann man nicht trauen. Die stecken jetzt sicher auch wieder dahinter. Meinst du denn, dass die uns überhaupt aufnehmen? Na klar werden die das. Da können sie doch endlich beweisen, wie menschlich der Kommunismus ist. Ich kann nur lachen, so was. So was habe ich überhaupt noch nie gehört. Tja, meine Damen und Herren, ich habe hier nur mal für einige Sekunden das Mikrofon hingehalten. Die Menschen diskutieren, ohne dass man sie anzusprechen braucht. Sie versuchen aus der Situation natürlich jetzt das Beste zu machen. Und ein bisschen rettet sie auch der Berliner Humor über die Situation hinweg, wie Sie gehört haben. Ich gebe aber nun weiter zu meinem Kollegen am Bahnhof Zoo. Bitte melden, bitte melden. Hier ist Bahnhof Zoo, hier ist Bahnhof Zoo. Ein Jammer ist das Ganze. Da stehen drei Eisenbahnzüge vollgepackt mit Menschenbissen wie Gepäcknetze. Es gab Verletzte und Ohnmächtige, aber keiner wollte wieder raus. Nun stehen sie hier und können nicht weiter. Wie die Fliegen kleben sie an den Wagen, auf den Trittbrettern, sogar auf den Dächern. So kann kein Schnellzug fahren, ja nicht einmal ein Bummelzug. Menschen auf den Bahnsteigen, Menschen auf den Gleisen, Menschen ohne Vernunft, ohne Halt, verzweifelte Menschen, Menschen in Panik, schreiende Kinder, Kinder, die ihre Eltern suchen, Eltern, die ihre Kinder suchen. Ein einziges Tohuwabohu, ich kann es nicht mehr beschreiben. Es ist eine Tragödie. Das Rathaus Schöneberg. Sie haben es selber gehört. Überall Chaos, Verzweiflung, Aufruhr. Wie will der Senat mit dieser Situation fertig werden? Ja, ich muss es noch einmal ganz deutlich klarstellen. Die oberste Gewalt üben die alliierten Schutzmächte aus. Aber das soll uns nicht von der Verantwortung entbinden, die wir zu tragen haben. Wir haben mit der DDR die Evakuierung der Krankenhäuser und der Altersheime vereinbaren können, auch durch Ost-Berlin und in die DDR hinein. Morgen früh läuft die Aktion an mit Bussen und Lastwagen der Alliierten. Ich möchte aber auch auf diesem Wege darauf aufmerksam machen, dass jeder private Personenverkehr verboten worden ist. Die Straßen müssen von Kraftwagen ohne ausdrückliche Fahrererlaubnis freigehalten werden. Die Polizei hat den Befehl, bei Zuwiderhandlungen rücksichtslos durchzugreifen. Aber der gesamte öffentliche Verkehr ist zusammengebrochen. Die Menschen wissen nicht, wohin. Es nützt ihnen auch nichts, wenn sie sinnlos hin und her irren. Uns können nur noch Abmachungen mit der DDR helfen. Der Senat appelliert an alle Westberliner, nicht den Kopf zu verlieren und keine Verzweiflungstaten zu begehen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Ost-Berlin die Westberliner nicht im Stich lassen. Na, das wollen wir auch hoffen. Und damit gebe ich zurück nach Köln. Meine Damen und Herren. Hier kommt Ost-Berlin, bitte. Ja, hier ist Ost-Berlin. Wir sind von der Drohung nicht weniger überrascht worden als die Westberliner. In DDR-Regierungskreisen macht man keinen Hehl daraus, dass man sich in einer scheußlichen Lage befindet. Alles hatte man erwartet, nur nicht, dass ausgerechnet Berlin zum Objekt dieser Erpressung werden würde. Natürlich fragt man sich auch hier, wer hinter diesen ganzen Machenschaften steht, und man fragt sich auch, ob diese Drohung mit den Laserkanonen überhaupt ernst zu nehmen ist. Aber niemand kann und will die Verantwortung für die Folgen tragen, wenn nicht alle vorsorglichen Maßnahmen ergriffen werden. Es mag zynisch klingen, aber beim Anhören der Berichte aus West-Berlin kann ich nur sagen, glückliches Ost-Berlin. Uns wird hier bewusst, wie relativ alle Begriffe sind. Die Ost-Berliner sagen sich, schlimmstenfalls würden sie ihre Habe verlieren. Bis morgen früh soll der Evakuierungsplan ausgearbeitet worden sein und dann wird, wir haben keinen Zweifel daran, die Räumung der Stadt in geordneten Bahnen vor sich gehen. Nun, auch hier wird heute niemand ruhig schlafen können. Nervosität hat auch hier die Menschen ergriffen. Sie müssen ihre Koffer mit dem Notwendigsten packen. Aber sie brauchen nicht, um ihr Leben zu fürchten. Beneidenswertes Ost-Berlin. Soweit erste Berichte aus Ost- und West-Berlin. Inzwischen sind die Sonderzüge mit den beiden deutschen Verhandlungsdelegationen an der Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik eingetroffen. Und die Verhandlungen haben begonnen. Renata Kalani. Meine meine Damen und Herren, ich muss Sie um Verständnis bitten, dass in diesem Stadium der Verhandlungen ein verantwortlicher Politiker nicht zu einer verbindlichen Äußerung vor dem Mikrofon zu bewegen war. Erfreulicherweise haben sich aber Sprecher der im Bundestag vertretenen Parteien zu einem Gespräch bereit erklärt. Meine Herren, wie beurteilen Sie die Lage? Viel weiter sind wir leider nicht mit unseren Erkenntnissen. Die Bedrohung ist näher gerückt. Die Berichte aus Berlin sind erschütternd. Was soll man sagen? Wir müssen abwarten. Die Hilflosigkeit der Regierung hat sich erneut gezeigt. Wir von der CSU lassen uns nicht verunsichern. Wir erwarten von der Regierung die Wahrung der unveräußerlichen Rechte des deutschen Volkes. Mit starken Worten werden wir die Probleme nicht meistern können. Das ist jedenfalls die Meinung der Freien Demokraten. Wir müssen nüchtern die Situation analysieren und dann zu Übereinkünften kommen. Bitte keine vollen Kompromisse zu unseren Lasten. Auch wir von der CDU befürchten, dass das Ganze ein groß angelegter Bluff ist. Was ist, wenn hier überhastet ein Übereinkommen erzielt wird und dann stellt sich heraus, dass es gar keine Laserkanone gibt? Das ist das Dilemma, in dem wir alle stecken. Aber wollen Sie die Verantwortung für die Vernichtung von Berlin tragen? Auch wir Sozialdemokraten sind uns der möglichen Folgen jeder Entscheidung bewusst. Auch wir überlegen, was ist, wenn. Aber wir dürfen es nicht darauf ankommen lassen. Dass eine Übereinkunft nur auf dem Wege des Kompromisses erreicht werden kann, muss doch jedem Realisten klar sein. Wir wissen allerdings, dass die SPD ihre Fähigkeiten beim Ausverkauf Deutschlands schon hinreichend unter Beweis gestellt hat. Aber meine Herren, ich bitte Sie. Hier ist wohl nicht Ort und Zeit, ich sagte schon, zu einer solchen Auseinandersetzung. Soeben betritt ein Sprecher der Regierung den Raum. Was gibt es Neues? Wie stehen die Verhandlungen? Gibt es schon Fortschritte? Ja, ich habe eine Neuigkeit für Sie. Sie läuft bereits über Fernschreiber. Unsere NATO-Verbündeten und die Warschauer Paktstaaten haben sich bereit erklärt, die Bundesrepublik und die DDR unter bestimmten Voraussetzungen aus den jeweiligen Bündnisverpflichtungen zu entlassen. Zu entlassen? Unter welchen Voraussetzungen? Ein wiedervereinigtes Deutschland muss politisch neutral bleiben und weitgehend entmilitarisiert werden. Die USA und die UdSSR sind bereit, den Bestand und die Grenzen des deutschen Staates zu garantieren. Das bedeutet den Umsturz und die Aufgabe aller unserer bisherigen sicherheitspolitischen Vorstellungen. Wir alle müssen umdenken. So neu sind die Gedanken doch gar nicht. Bereits in den 50er Jahren gab es solche Vorschläge. Vom Osten, nicht nur vom Osten. Freiheit bedeutet nicht Aufgabe der Freiheit. Im Gegenteil, die FDP war schon früher dieser Meinung. Ohne die seit Tagen vorbereiteten Erklärungen der jeweiligen Bündnispartner wären die Verhandlungen hier von vornherein zum Scheitern verurteilt. Sozialistisches Deutschland werden wir nie zulassen. Eine Einigung ist nur durch einen Kompromiss möglich. Wie der aussieht, können wir uns denken. Wir wollen das Selbstbestimmungsrecht auch für uns Deutsche. Ja, das wollen wir auch. Oder meinen Sie Handlungsfreiheit für ein wiedervereinigtes Deutschland? An dieser Forderung Adenauer sind schon früher alle Verhandlungen gescheitert. Ein souveräner Staat muss außenpolitisch frei entscheiden können. Diese illusionären Forderungen, wir können uns keiner Seite anschließen, welche auch immer. Meine Herren, ein Streit zwischen den demokratischen Parteien kann für unsere Verhandlungsposition nicht von Nutzen sein. Bitte entschuldigen Sie. Ich danke Ihnen. Mit dieser verständlichen Mahnung gebe ich zurück an die Sendezentrale in Köln. Meine Damen und Herren, wie wir soeben erfahren, haben zahlreiche Westberliner die Grenzhindernisse am Kontrollpunkt Dreilinden überwunden. Die Grenzsoldaten der DDR haben Befehl erhalten, keinen Gebrauch von der Waffe zu machen. Ja, von anderen Übergangsstellen zur DDR wird Ähnliches gemeldet. Außerdem wird von Ausschreitungen Jugendlicher und von einzelnen Plünderungen berichtet. Weitere Reportagen aus Berlin sind nun leider nicht mehr möglich, weil die Verbindung zu unseren dortigen Berichterstattern abgerissen ist. Aber in den nächsten Stunden sind keine Vereinbarungen zu erwarten. Das wird eben aus dem Sonderzug gemeldet. Die Verhandlungen finden übrigens unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen von Bundeswehr und Nationaler Volksarmee statt. Um Sie trotzdem auf dem aktuellen Stand halten zu können, bleiben wir hier auf Sendung und bringen jetzt ein Nachtkonzert. Es ist 6 Uhr. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk, angeschlossen sämtliche Anstalten der ARD und RIAS Berlin. Im Laufe der vergangenen Nacht konnte dank der Zusammenarbeit zwischen dem Berliner Senat, der DDR und den alliierten Schutzmächten die Evakuierung der Bevölkerung von Berlin zügig fortgesetzt werden. Die Lage hat sich verhältnismäßig beruhigt und es ist damit zu rechnen, dass zum Zeitpunkt des Laserbeschusses um 21.15 Uhr die Stadt vollständig geräumt ist. Zu weiteren Berichten übergebe ich an Lothar Dombrowski. Meine Damen und Herren, im Sonderzug an der deutsch-deutschen Grenze wurde die ganze Nacht über verhandelt. Was gibt es Neues? Wie aus dem Konferenzwagen inoffiziell zu erfahren war, ist in den Verhandlungen noch kein endgültiger Fortschritt erfolgt. Keine Seite will nachgeben. Es gibt eine paradoxe und zugleich erschreckende Alternative. Entweder Zerstörung Berlins und Chance auf Wiedervereinigung, oder Berlin bleibt verschont, weil alles ein groß angelegter Bluff war, und dann bleibt alles beim Alten. Ich sehe gerade einen hohen Beamten des Verteidigungsministeriums aus dem Konferenzwagen kommen. Die Verhandlungen scheinen unterbrochen oder gar beendet worden zu sein. Haben Sie immer noch die Hoffnung, dass die beiden Satelliten ausgeschaltet werden könnten? Nein. Sowohl die USA als auch die UdSSR haben schon aus Eigeninteresse versucht, diese Flugkörper herunterzuholen, leider ohne Erfolg. Die beiden unbekannten Flugobjekte haben in der Tat ein Abwehrsystem, das einen Abschuss unmöglich macht. Sie rechnen also ernsthaft mit einem Laserbeschuss von Berlin? Drohungen muss man immer ernst nehmen. Aber auch ein gigantisches Täuschungsmanöver ist nicht ganz auszuschließen. Des Ostens? Das kann man nicht sagen. Wir sind hier, um unsere Positionen und Interessen zu vertreten. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich gebe zurück nach Köln. Ja, danke für diesen ersten Bericht. Die Gewerkschaften haben übrigens zu Protestkundgebungen aufgerufen. Wir bemühen uns um eine Direktübertragung. Bis dahin wieder Musik. Es ist 13 Uhr. In vielen deutschen Städten finden zurzeit Kundgebungen statt. Wie bereits mehrfach angekündigt, schalten wir nun zu ersten Berichten nach Hamburg und Essen. Zunächst nach Hamburg. Ja, hier ist Hamburg. Durch die Innenstadt bewegen sich mehrere Demonstrationszüge auf den Rathausmarkt zu, um dort die geplante Kundgebung abzuhalten. Dazu aufgerufen haben der Deutsche Gewerkschaftsbund und das Komitee Wiedervereinigung jetzt. Die Demonstranten führen eilig gemalte Transparente mit sich, mit Aufschriften wie Wir wollen Frieden, einigt euch, ein Volk, ein Staat. Aber es sind auch zornigere Aufschriften dabei wie Das Kapital flieht, der Arbeiter bleibt. Fragen, ist morgen Hamburg dran? Und das am häufigsten gemalte Transparent heißt Heute ihr, morgen wir. Nieder mit den Scharfmachern. Das sind einige der Sprüche, die ich von diesem Standort aus erkennen kann. Es ist sehr viel Bewegung in Hamburgs Innenstadt. Es scheinen Zehntausende auf den Beinen zu sein. Hier marschieren nicht nur die Arbeiter und Angestellten der Hamburger Betriebe mit. Es scheint viel mehr als zöge diese Demonstration alle Hamburger mit. Es wäre zu einfach, dieser Bewegung als Motiv nur die Angst vor einem möglichen Laserbeschuss zu unterstellen. Ohne Zweifel geht auch eine Welle der Hoffnung auf Wiedervereinigung durch unser Volk. In einigen Hamburger Betrieben gab es heute Morgen Warnstreiks und für morgen geht die Parole vom Generalstreik um. Ich weiß nicht, was geschehen wird, wenn heute Abend Berlin in Flammen stehen sollte und ein ähnliches Schicksal auch Hamburg oder anderen Städten droht. Wenn den Arbeitern und Bürgern die blanke Angst im Nacken sitzt, dann werden sie alle zu Extremisten werden. Dann werden sie keine Hemmungen kennen, dann werden Autos umstürzen und brennen und Straßenbahnen und Omnibusse. Dann werden auch starke Polizeistreitkräfte die Massen nicht halten können. Noch aber ist kein Grund zur Beunruhigung dieser Art. Und damit gebe ich zurück von Hamburg weiter nach Essen. Westdeutscher Rundfunk Köln. Und hier ist Essen. Aber Tausende von Frauen und Männern sind dem Aufruf gefolgt und zu einer machtvollen Kundgebung für Frieden, Freiheit und Wiedervereinigung zusammengeströmt. Immer wieder braust der Beifall auf, wenn die Redner an die Regierungen der Bundesrepublik und der DDR appellieren, zu einer Einigung zu gelangen, bevor es zu spät ist. Ich glaube, jeder weiß, dass es nicht mehr 12:05, sondern nur noch 12:01 ist. Und noch immer keine Nachricht, kein Zeichen aus dem Sonderzug. Man spürt förmlich, wie die Massen unruhiger und ungeduldiger werden. Da hat sich eine explosive Mischung aus wütender Verzweiflung und Hoffnung zugleich zusammengebraut. Da demonstriert man die Entschlossenheit, die Regierung unter Druck zu setzen und ist ebenso bereit, eine mögliche und erhoffte Einigung zu feiern. Aber in diesen Augenblicken spült die Angst eher eine Feindseligkeit hoch, die Schlimmes befürchten lässt, wenn die Hoffnungen der Menschen enttäuscht werden. Dann kann ein brennendes Berlin zu einem Fanal für eine gewaltsame Entladung aufgestauter Emotionen werden. Und es ist wohl unvermeidlich, wie immer in extremen Situationen, dass auch überzogene Formulierungen und radikale Forderungen Beifall finden. Aber die Menschen im Revier, die sonst nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen sind, sie fürchten ganz offensichtlich, dass sie in dieser krisenhaften Entwicklung ihre Haut hinhalten müssen, während andere auf Solidarität pfeifen, wie es ein Redner ausdrückte. Und damit zurück ins Funkhaus. Soweit erste Berichte von den Kundgebungen in Hamburg und Essen. Und jetzt Nachrichten. In allen größeren deutschen Städten finden zurzeit Protestkundgebungen statt. Die illegale Kapitalflucht aus der Bundesrepublik hält trotz der im Wirtschaftssicherstellungsgesetz vorgesehenen und in Kraft getretenen Maßnahmen an. Die deutschen Börsen wurden geschlossen. Im Ausland erlebten die D-Mark und deutsche Aktien einen noch nie dagewesenen Kursverfall. Trotz Verbot und Überwachung der Grenzen versuchen Bürger der Bundesrepublik, Sachwerte, Wertpapiere und Devisen ins Ausland zu bringen. Soweit die letzten Nachrichten. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk, angeschlossen alle Sender der ARD und RIAS Berlin. Bis zum Eintreffen neuer Nachrichten und Berichte senden wir Musik. Es ist 20.45 Uhr. Hier letzte Meldungen. In Erwartung des Laserbeschusses um 21.15 Uhr wurde das Gebiet um Berlin in einem Umkreis von 20 Kilometern geräumt. In der Schutzzone halten sich alliierte und sowjetische Truppen, Polizei, Feuerwehr und andere Katastrophen. Meine Damen und Herren, wir schalten um in den Sonderzug der beiden deutschen Regierungen. Es scheint, dass in letzter Minute doch noch eine Einigung... Wir befinden uns jetzt im Konferenzwagen des Sonderzuges. Hier sind ein Teil der Delegation und eine Anzahl Korrespondenten versammelt. Wir erwarten die Verlesung einer Erklärung des Bundeskanzlers. Der Herr Bundeskanzler hat mich beauftragt, Ihnen Folgendes bekannt zu machen. Meine Damen und Herren, wir haben in den hinter uns liegenden Verhandlungen unser Bestes getan. Sie können sich denken, dass die Materie, die wir zu bewältigen haben, ungewöhnlich kompliziert ist. In Anbetracht der besonderen Situation haben wir auch Fortschritte erzielen können. Allerdings gibt es für uns bestimmte unverzichtbare Forderungen. Eine endgültige Einigung haben wir noch nicht erreicht. Dank gebührt der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und ihrer Bevölkerung für die Bereitschaft, die Westberliner bei sich aufzunehmen. Und nun ein Vertreter des Ministerrates der DDR. Die Vertreter der Deutschen Demokratischen Republik waren bemüht, zu annehmbaren Lösungen zu kommen. Grundlage unserer Verhandlungen waren unsere Vorschläge zur Bildung einer Konföderation aus den Jahren 1957 bis 1967 und der sogenannte Deutschlandplan der SPD von 1959 als Vorstufe zur Wiedervereinigung. Eine Rückkehr zum Kapitalismus, zur Macht der Monopole, zur Herrschaft des Großkapitals und der Großgrundbesitzer kann für die Deutsche Demokratische Republik auf keinen Fall in Frage kommen. Wir sind für einen friedliebenden, demokratischen, einheitlichen deutschen Staat. Wir sind für die Zulassung und demokratische Betätigung aller Parteien und für freie demokratische Wahlen. Die Deutsche Demokratische Republik ist ihrer humanistischen Tradition und Gesinnung treu geblieben und hat die Notlage der Westberliner nicht als Druckmittel bei den Verhandlungen missbraucht. Leider wurde unser Verhalten von der Bundesrepublik nicht honoriert. Die Verhandlungen sind also gescheitert. Sie sind unterbrochen. Aber wir stehen kurz vor Ablauf. Vielleicht haben die Laserkanonen Ladehemmungen. Sie wollen also abwarten, ob die Drohung wahr gemacht wird. Wir wollen nichts abwarten, die Experten verhandeln weiter. In welcher Richtung? In Richtung Konföderation und Wiedervereinigung. Sind Sie sich in grundsätzlichen Fragen einig? No comment. Was tun Sie, wenn Berlin ausgelöscht worden ist? Wir verhandeln auf jeden Fall Entschuldigen weiter. Entschuldigen Sie uns jetzt bitte. Ich gebe wieder zurück nach Köln. Wir haben Berlin. Dann sofort umschalten. Hallo Köln, können Sie mich hören? Ja, wir verstehen Sie gut. Ich befinde mich in der Nähe von Berlin. Eine ungewöhnliche Erregung und Spannung hat wohl alle Deutschen erfasst, aber besonders die Menschen, die sich unmittelbar am Ort des Geschehens befinden. Wir sind aber immer noch rund 20 Kilometer von Berlin entfernt. Die Sicherheitszone dürfen wir nicht betreten. In wenigen Minuten ist das Ultimatum abgelaufen und die Politiker sind nicht zugrunde gekommen. Ich glaube, das Schicksal, oder wie man es bezeichnen soll, muss seinen verhängnisvollen Lauf nehmen. Vielleicht kommt dann die Einsicht und der unausweichliche Zwang zur Einigung. Oder vielleicht haben wir uns alle täuschen lassen, wenn die Ungewissheit nicht. Die Stunde Null ist gekommen. Die Sirenen heulen überall. Unsere Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Wir wissen nicht, was kommt. Es ist noch nichts zu sehen. Da, der Lichtschein wird immer stärker. Die Erpresser haben nicht geblafft. Nein, sie haben wahrgemacht, was sie angekündigt hatten. Es gibt diese Laserkanonen. Sie treffen gut und sie schießen unsichtbar und unhörbar. Eine neue, furchtbare Waffe. Ein unbeschreiblicher Anblick in diese sich ausbreitende Flammenmeer. Ein Inferno, eine Hölle muss das in Berlin sein. Jetzt sind einige dumpfe Detonationen zu hören. Vielleicht sind Öl- oder Benzintanks in die Luft geflogen. Ja, die Flammen steigen immer höher und erhellen sogar hier die dunkle Nacht. Es ist ein entsetzlicher Anblick. Mir fehlen die Worte, ihn zu beschreiben. Ja, nun ist der Beweis erbracht. Jetzt müssen die Politiker handeln. Die Verbindung ist weg. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren. Hier kommt Frankfurt. Hallo, hallo Köln, hier ist Frankfurt. Wir haben gerade mitgehört, was im Augenblick in Berlin geschieht. Hier sind die Menschen, die vorher noch so diszipliniert waren, wirklich nicht mehr zu halten. Die Kundgebung ist beendet mit dem Sirenengeheul, das Schreckliches verkündet. Jetzt strömen sie durch die Straßen. Die Polizei versucht, Ausschreitungen zu verhindern, aber dazu ist sie wirklich nicht mehr in der Lage. Vielleicht will sie es auch überhaupt nicht. Auf 1000 fanatisierte, randalierende, militante Jugendliche, da ist es leicht, mit dem Knüppel einzuschlagen, nicht aber eben auf über 10.000 aufgebrachte Bürger. Wut, Hass und Bitterkeit brauchen jetzt ein Ventil. Angst schlägt um in Aggression. Der noch so brave Bürger wird zum Radikalen, wenn er seine Existenz, sein Leben, seine Stadt in Gefahr sieht. Etwa 100 Meter von mir entfernt brennt nun bereits das erste Auto. Ich will einige Passanten einmal ansprechen. Einen Augenblick bitte, was sagen Sie zu dem Geschehen in Berlin? Ja, was soll ich denn da noch sagen? Das ist doch viel zu spät jetzt. Ja, die Regierung war viel zu feige dazu gewesen. Denn mit Laserkanonen gegen Sonderzone beschossen nehmen sollen. Die Arsch hätten sie ihn verbrennen sollen. Hoffentlich passiert es auch noch. Ich glaube, meine Damen und Herren, wir müssen uns jetzt wirklich zurückziehen. Eine Straßenschlacht scheint sich hier anzubahnen. Das wird wahrlich eine heiße Nacht werden. Wir haben immer noch nicht die Verbindung mit unserem Korrespondenten in der DDR wiederherstellen können. Wir schalten jetzt nach Bonn zu einer Erklärung der Bundesregierung. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, ist an den Verhandlungen mit der DDR fast die gesamte Bundesregierung beteiligt. Nach den alarmierenden Meldungen über Demonstrationen und Ausschreitungen im ganzen Bundesgebiet ist der Bundesinnenminister mit dem Hubschrauber nach Bonn geflogen, um hier die notwendigen Maßnahmen zu koordinieren. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums verliest jetzt vor der Bundespressekonferenz die angekündigte Erklärung. Meine Damen und Herren, mit tiefer Besorgnis und Bestürzung hat die Bundesregierung von dem Beschuss Berlins mit Laserkanonen Kenntnis genommen. Wie durch die Erklärung der Bundesregierung vor 2 Tagen bewiesen wird, hat sie die von den Erpressern ausgesprochene Drohung von Anfang an ernst genommen und die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung ergriffen und angeordnet. Auch ist sie in Verhandlungen mit ihren Verbündeten und der Regierung der DDR eingetreten, um den Forderungen der Erpresser nachzukommen. Es ist nicht Schuld der Bundesregierung, dass die ultimativ gesetzte Frist nicht eingehalten werden konnte. Die Schwierigkeiten liegen in der Materie selbst. Die Bundesregierung hat Verständnis für die Unruhe und Erregung der Bevölkerung. Sie warnt aber vor Ausschreitungen und der Anwendung von Gewalt gegen Personen und Sachen. Rechnen Sie mit einem baldigen positiven Abschluss der Verhandlungen? Ja. Und wann? In Kürze, noch in dieser Nacht. Soll das nur eine Beruhigungspille für die Bevölkerung sein? Nein, das ist meine Überzeugung. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Nun, wir hier in Bonn werden es abwarten müssen und damit ist die Pressekonferenz zu Ende. Wir gehen zurück ans Funkhaus nach Köln. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung kennt also die Stimmung in der Bevölkerung und bleibt nur zu hoffen, dass man bei den Verhandlungen auch daran denkt. Viel Zeit ist nicht mehr zu verlieren, damit Sicherheit die Bedrohung weiterer Städte zu erwarten ist. 0 Uhr, Zeit für die Nachrichten. Wie aus dem Sonderzug verlautet, gehen die Verhandlungen zügig voran. Sie sollen kurz vor dem Abschluss stehen. Berlin brennt immer noch. Die Laserstrahlen hatten eine verheerende Wirkung. Das Flammenmeer war noch in 100 Kilometer Entfernung sichtbar. Aus der DDR wird von spontanen Kundgebungen und Schweigemärschen berichtet. In der Bundesrepublik war heute durch Streiks und Demonstrationen die gesamte Wirtschaft lahmgelegt. Im Ausland wird die Situation in beiden deutschen Staaten mit Besorgnis verfolgt. In den USA... Soeben haben die Delegationen der beiden deutschen Staaten den Verhandlungsraum verlassen. Wir schalten um. Endlich ist es soweit. Vor wenigen Minuten hörten wir vom guten Abschluss der Verhandlungen. Noch ist das Ergebnis nicht bekannt, aber jetzt betreten die beiden Delegationen den Konferenzwagen und nehmen Platz. Das Verhandlungsprotokoll liegt zur Unterzeichnung vor den beiden Delegationsleitern. Für die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet der Bundeskanzler, für die Deutsche Demokratische Republik der Ministerpräsident. Man gibt sich die Hand. Ein historischer Händedruck. Keine besondere Zeremonie. Meine Damen und Herren, das Verhandlungsergebnis wird jetzt verlesen. Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik haben im Bewusstsein der Bedeutung ihrer Aufgabe folgende Übereinkunft erzielt. Erstens, die beiden deutschen Staaten bilden als Übergangslösung eine Konföderation unter einem gemeinsamen Dach, dem Gesamtdeutschen Rat. Zweitens, der Gesamtdeutsche Rat, der paritätisch zusammengesetzt ist, besteht aus 120 Mitgliedern, die von den jeweiligen Parlamenten bestimmt werden. Drittens, als ausführendes Organ fungiert ein Präsidium. Viertens, Regierungssitz ist Berlin, das wieder aufgebaut wird. Aufgaben des Gesamtdeutschen Rates bzw. seiner Ausschüsse. Erstens, Abschluss eines Friedensvertrages. Zweitens, Erarbeitung von Übereinkünften auf allen für den Zusammenschluss notwendigen Gebieten. Drittens, Ausarbeitung einer gemeinsamen Verfassung auf der Grundlage der schon getroffenen Übereinkünfte und unter Berücksichtigung a. der Freiheitsrechte, b. einer humanen und sozialen Gemeinschaftsordnung, c. der Abkehr vom Profitprinzip. Viertens, Durchführung von freien Wahlen zur Nationalversammlung. Sofortige Maßnahmen in beiden deutschen Staaten. Erstens, die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik lässt die freie Entfaltung der Parteien zu. Zweitens, in der Bundesrepublik Deutschland werden die Konzerne, die Großindustrie, die Großbanken, der Großgrundbesitz und die Massenmedien in volkseigene Betriebe bzw. in Vereinigungen volkseigener Betriebe umgewandelt. Drittens, die Grenze zwischen beiden deutschen Staaten wird aufgehoben bzw. bis zur politischen und wirtschaftlichen Angleichung normalisiert. Militärischer und politischer Status. Erstens. Die beiden deutschen Staaten treten in Übereinstimmung mit ihren bisherigen Bündnispartnern aus ihren militärischen und politischen Bündnissen aus und verhalten sich neutral. Zweitens. Alle ausländischen Streitkräfte verlassen Zug um Zug deutschen Boden. Drittens. Die Streitkräfte der beiden deutschen Staaten werden auf 300.000 Mann in der Bundesrepublik Deutschland und 100.000 Mann in der Deutschen Demokratischen Republik reduziert. Deutschland als Ganzes. Nach Ablauf der Übergangsperiode wird Deutschland ein Bundesstaat mit folgenden Bundesländern. Erstens Groß-Berlin, zweitens Brandenburg, drittens Mecklenburg, viertens Sachsen, fünftens Thüringen, sechstens Sachsen-Anhalt, siebtens Niedersachsen mit Bremen, achtens Schleswig-Holstein, neuntens Freie und Hansestadt Hamburg, zehntens Nordrhein-Westfalen, elftens Hessen, zwölftens Rheinland-Pfalz mit Saarland, dreizehntens Baden-Württemberg, vierzehntens Bayern. Die Nationalversammlung löst den Gesamtdeutschen Rat ab und beschließt die gesamtdeutsche Verfassung. Meine Damen und Herren, in den vergangenen 8 Tagen sind die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland Objekte eines bisher einmaligen Erpressungsvorganges geworden. Die Erpresser forderten von uns, das Recht auf nationale Einheit wahrzunehmen. Aber diese Forderung war mit einer heimtückischen Drohung gekoppelt. Noch nie wurde unter einem solchen Druck und unter einer solchen Ungewissheit über Probleme solchen Ausmaßes verhandelt. Und das gilt für beide Verhandlungspartner. Trotzdem können wir das Ergebnis unserer gemeinsamen Anstrengungen mit Befriedigung vorzeigen. Was uns noch wichtiger als die formalen Bestimmungen zur Wiedervereinigung erscheint, ist, dass es dem ganzen deutschen Volk die Chance gibt, den Herausforderungen unseres industriellen und technischen Zeitalters zu begegnen. Der Kapitalismus hat bei aller Anerkennung seiner materiellen Leistungen im Menschen Wertvorstellungen entwickelt und ermöglicht, die letztlich inhuman und menschenfeindlich sind. Mehr Freiheit von allen Zwängen, mehr Brüderlichkeit zu allen Menschen, mehr Menschlichkeit durch Verwirklichung ethischer Normen muss unsere Antwort auf den in den Industriegesellschaften praktizierten, entfesselten, vordergründigen Materialismus lauten. Wir bitten das deutsche Volk, die Verträge unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. Und nun die Erklärung der Deutschen Demokratischen Republik. Die vorliegenden Übereinkommen haben wir im Bewusstsein der historischen Bedeutung unserer Aufgabe und der Verantwortung vor der Geschichte unseres Volkes erzielt. Wir haben keine Zeit gehabt, zurückzuschauen und uns gegenseitig die Schuld an der Spaltung unserer Nation vorzuwerfen. Wir haben nach vorn sehen müssen, in die Zukunft, und uns gefragt, welche Perspektiven sie eröffnet. Unser Ziel ist es immer gewesen, eine humane Gesellschaft aufzubauen, in der sich die schöpferischen Kräfte der Menschen zu ihrem eigenen Wohl entfalten können und nicht zum Nutzen anonymer Mächte von Konzernen oder einiger weniger. Wir hoffen, dass das deutsche Volk das erzielte Ergebnis gutheißt und einer Periode des äußeren und inneren Friedens entgegengehen wird. Meine Damen und Herren, auch Sie werden sicher mit Erleichterung das Verhandlungsergebnis und die Zusatzerklärungen aufgenommen haben. Wenn wir ehrlich und vorurteilsfrei das Ergebnis werten, dann müssen wir eingestehen, dass ein fruchtbarer Kompromiss erreicht worden ist. Neubeginn erfordert Neubesinnung. Ich glaube, die beiden letzten Tage haben uns dazu fähig gemacht. Ich gebe zurück nach Köln. Tja, und hier sind wir wieder. Mir wird soeben eine dpa-Meldung hereingebracht, die besagt, dass die beiden Satelliten ihre Position verlassen haben. Mir scheint allerdings das Verschwinden der Satelliten ebenso geheimnisvoll wie ihr Auftauchen. Was bleibt noch zu sagen? Es ist alles wie ein märchenhafter Traum. Und fast zu schön, um wahr zu sein. Guten Abend. Guten Abend. Auf höheren Befehl oder ein deutsches Märchen. Hörspiel von Günter Glonz. Es sprachen Renata Galani, Annelie Jansen, Ingeborg Jung, Eva Kohlrusch, Gabi Kowalski, Manfred Brückner, Rolf Buttle, Hans-Werner Kohnen, Lothar Dombrowski, Adolf Furle, Uwe Günzle, Gerhard Hauptmann, Hans-Joachim Kruse, Alwin Joachim Meyer, Reinhard München-Hagen, Wolfgang Nette, Günther Siefacht, Joachim Sonderhoff, Werner Sonne, Michael Stiegler, Gerd Wolf und viele andere. Regie: Friedhelm Ortmann.